Justus Jonas wollte jedoch noch nicht nach Haus. Ihn zog es zurück zu Rattlesnake Road, wo er unbedingt nach irgendwelchen Spuren suchen wollte. Dabei ging es ihm vor allem um das Lamm. Als sie über Funk mitgeteilt hatten, dass hätte mit dem... Zelle,